auf den Gedanken, eine Erzählung von der Heilung der Schwiegermutter des Petrus zu erfinden, ist der Dichter nach Drewscher Hypothese so verfallen. Jesu erstes Auftreten zu Kapernaum ist angeblich auf das himmlische Zeichen des Widders bezogen. Das ist eine rein willkürliche Annahme. Nun sehen wir im Tierkreis gleichzeitig mit dem Widder das Bild der Andromeda heliakisch aufgehen, das heißt aus der Dämmerung hervortauchen. Andromeda pflegt auf dem alten Himmelsgloben als ein zwischen zwei Felsen gefesseltes Weib dargestellt zu werden, an deren Stelle wohl auch zwei Hölzer gezeichnet wurden, die als eine Art Lagerstätte oder Bett angesehen werden konnten. Die Gestalt lag bisher auf dem Horizont ausgestreckt. Jetzt, mit dem Eintritt der Sonne in den Widder, erhebt sie sich an der Seite des nördlichen Tierkreisfisches, zu dem sie somit in näherer Beziehung zu stehen scheint und in dem wir den astralen Vertreter des ersten Jüngers, Petrus, zu erblicken haben, und konnte daher leicht dem Evangelisten den Gedanken von der Aufrichtung, der Heilung der Schwiegermutter des Petrus bei seinem Aufenthalt in Kapernaum eingeben. Jeder empfindet, wie gekünstelt und an den Haaren gewaltsam herbeigezogen diese astrale Erklärung einer biblischen Erscheinung anmutet. Und nun verlangt die Hypothese nicht nur, dass der Markus-Evangelist die ganze Masse der Jesus-Erzählungen in der skizzierten leichten Weise aus den Bildern des Tierkreises heraus geheimnisst haben müsste, sondern unser Forscher sieht sich gezwungen, um überhaupt den Gesamtstoff des Markus-Evangeliums auf den angeblich astralen Ursprung zurückführen zu können, drei Rundgänge durch den Tierkreis vollziehen zu lassen. Das heißt, den geplagten Dichter aus derselben himmlischen Bildvorlage drei verschiedene Geschichten hervorzaubern zu lassen. Unter so viel Künstelei bricht die astrale Hypothese völlig zusammen. Ein richtiger Gedanke ist zu Schanden gejagt worden. Drews hat das auch selbst eingesehen, denn er meint zum Beispiel bezüglich des Ursprungs der Geschichte von Petri Schwiegermutter, wem seine astrale Herleitung nicht überzeugend erscheinen sollte, dem stehe noch immer der Weg offen, irgendeine alttestamentliche Parallele als eventuelle Vorlage des Dichters anzunehmen. Und an anderer Stelle heißt es sogar ganz allgemein: Im Übrigen ist der Beweis der Ungeschichtlichkeit Jesu aus den Evangelien ganz unabhängig davon, wie man sich zu den astralen Darlegungen stellt. Deren Einfluss auf die evangelische Darstellung ist wesentlich formaler Art gewesen. Das klingt hinsichtlich der Festigkeit der Hypothese recht kläglich. Als anderweitigen Anregungsersatz für den Markus-Dichter hält nun Drews für alle Fälle das Alte Testament bereit. Man las die Geschichte Jesu mit bewusster Absicht aus dem Alten Testament heraus. Auch hier ist wiederum ein richtiger Grundgedanke stark überspannt worden. Drews behält nur mit großen Einschränkungen recht. Die Fälscher des Hochmittelalters, nicht etwa einzelne Dichter im 2. Jahrhundert, haben in der Tat bei der Konzipierung und Gruppierung der Jesusgeschichten auch gelegentlich sowohl das Alte Testament als auch die Tierkreisbildserie als Anregung benutzt. Aber solche Anregung spielt aufs Ganze gesehen eine recht minimale Rolle. Die eigentliche und prinzipielle Anregung kam der mittelalterlichen Fälschergenossenschaft, wie wir in den letzten Kapiteln klarlegen werden, von einer ganz anderen Seite her. Das muss auch H. Raschke gegenüber gesagt werden, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass im Jesus-Roman häufig Wortspiele, und zwar Anspielungen auf Städte und Landschaftsnamen, versteckt wirksam gewesen sind. Das sei in der Weise geschehen, dass aus gewissen aramäischen Ortsnamen vermittels Wortspiel bestimmte Geschichten von Jesus erdichtet wurden. Ein Beispiel: Nach Lukas 9,12 findet die wunderbare Speisung bei Bethsaida statt. Und Bethsaida bedeutet wörtlich etwa Speisehaus. Raschke hat mit dieser Auffassung teilweise recht, aber es ist gut, dass er selbst einschränkt und erklärt: Wir stehen jedenfalls dicht vor der Erkenntnis, dass auch in den Evangelien die bewusste Ausdeutung von Orts- und Landschaftsnamen in einzelnen Geschichten am Aufbau des Evangeliums beteiligt ist. L. Feiler will die Entstehung des Christentums aus dem Geiste des magischen Denkens herleiten und so die rätselhafte Konzeption der Evangelien begreiflich machen. Er fußt dabei in der Hauptsache auf der Geheimsinn-Hypothese von W.B. Smith. Danach sind die Taten und Gleichnisse Jesu durchgehend historisierte Parabeln. Die Urchristen, so belehrt uns Feiler und versteht darunter die Evangeliendichter aus dem 2. Jahrhundert, liebten es als Mysten, wie die Essäer ihre Ansichten über das Reich Gottes in eine geheime, nur ihnen verständliche Bildersprache in Parabelsprache niederzulegen. Solcher Trieb zur Geheimsprache in Parabeln ist nach Feiler anzusprechen als die Ausdrucksform des magischen Geistes. Daneben soll allerdings noch eine mehr praktische Ursache für diese Geheimniskrämerei wirksam gewesen sein, nämlich das Gebot der Tarnung und des Selbstschutzes der in Frage kommenden urchristlichen Mysten. Die neue Lehre muss sich gegenüber den Anhängern der heidnischen Götter verkleiden. Sie tut es auch gern, um in ihren Wahrheiten Mysteriencharakter zu bewahren. Nur der soll hören, der Ohren hat zu hören, der Eingeweihte.